in meiner Welt ist das eben anders. Halb schieß nicht nur aus gegebenen Anlass. Sie reden und reden, doch egal. Schreib steht, stand drauf, was sich jeder lediglich anpasst. In der Regel viermal täglich ganz schön. Bis ich alles im dichten Nebel verbannt hab. Und der Pegel steigt rasant an, wenn ich anfange. Mein allererster Track, Headset vom Wandschrank. Sie sagen, ich wär krank, denn sie sahen seit langem kein, der seine Rolle perfekt verkörpert. Van Damme, Rapper reden vom Beretta und Pump kann. Doch gucken seit zwei Wochen nicht mehr regelmäßig den Sandmann. Ich wollte den geraden Weg gehen, doch statt der Seen ich über Berge, Brücken und Seen. Wie beim Wandern, seh diese Szenen verzerrt und verlangsamt. Diesen Weg, den ich geh, ist Dosenfutter oder Filet. Wenn ich rap, geht das bam, bam. Back to the roots, zurück zum Anfang. Ihm fehlt der Anstand, kein Herz. Der Grund, warum ich diese sogenannten Möchtegern-Rapper verbannt hab. Sie sagen, komm, mach mal langsam, machen einen auf Gangster, doch sind eher handzahm. Reden von Money, Money, doch haben am 3. des Monats nicht mehr ein Schein auf der Bank. Wann seht ihr ein, dass ihr sogenannter Imagefilm nicht fürs Kino reicht? Aber stattdessen über Grenzen angeblich mehrere Kinos reichen, sieht das ein. Man kann im Leben nicht immer nur der Sieger sein. Unsere Welt überwacht und gesteuert, weil der Frieden streikt. Hass und Leid seh ich überall, deshalb heb ich ab. Bitte überschall Geschwindigkeit, bring kein Hype mit. Nein, shit, weil ich der Hype bin. Ihre Hirne sind nicht Rap-Pen. Bin zu klein, wie bei einem kleinen Kind. Gib mir ein Beat und ein Stück, gib dir meinen Sinn. Und weil ich Rap-Rap bin und nicht wie sie wieder, was ich beliebiges einsenkt, verdammt an alle Hater und Neider. Fickt euch, ich mache immer so weiter, bis ich die Nummer 1 bin.